den Wald, dort wo die Trottel singt. Und im Gebüsch das muntere Rehlein springt. Futtern und fischen hin am Waldesaum, erlieb ich in meiner Jugend schönsten Traum. Futtern und fischen hin am Waldesaum, erlieb ich in meiner Jugend schönsten Traum. Das Rehlein trank wohl aus dem klaren Bach, in das der Kuckuck aus dem Walde lacht. Hielt schon der Jäger hinter einem Baum, das war des Rehleins letzter Liebestraum. Hielt schon der Jäger hinter einem Baum, das war des Rehleins letzter Liebestraum. Die Jugendjahre sind schon längst entflohen, die ich erlebt als junger Weidmannssohn. Er nahm die Büchse, schlug sie an einen Baum und sprach, das Leben ist ja nur ein Traum. Er nahm die Büchse, schlug sie an einen Baum und sprach, das Leben ist ja nur ein Traum. Er nahm die Büchse, schlug sie an ein Baum und sprach, das Leben ist ja nur.